Gefangene Mädchen. Aus Gedichte der Gefangenen. Ein Sonettenkreis von Ernst Toller. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gefangene Mädchen. Wie kleine arme Dirnen an belebten Straßenecken sich schüchtern fast und wieder roh bewegen, im Schatten der Laternen sich erst dreister regen und den zerfransten Rock kokett verstecken. Wie Waisenkinder, die geführt auf Promenaden, je zwei und zwei in allzu kurzen, grauen, verschossenen Kleidern sehr verschämt zu Boden schauen und Stiche fühlen in den nackten Waden. So schlürfen sie umstellt von hageren Wärterinnen, die warmen Hüften wiegend auf asphaltenen Kreisen. Sie streichen heimlich mit Gebärden, leisen, das herrne Kleid, als strichen sie blissiertes Linnen. Und wie sich in gewölbten Händen Brüste runden, befällt sie Grauen ob der Last der leeren Stunden. Ende von Gefangene Mädchen.